Kapitel 11. Bergmann GmbH, Zeck? Guten Tag, Frau Zeck. Hier spricht Bergström von APP in Köln. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal miteinander telefoniert. Ja, natürlich. Tag, Herr Bergström. Was kann ich für Sie tun? Tja, der Grund, warum ich Sie heute anrufe, ist leider nicht sehr angenehm. Oh je. Wir haben Ihre Lieferung kontrolliert und festgestellt, dass die Menge nicht stimmt. Und die Größe auch nicht. Das ist ja wirklich ärgerlich. Gut, dass Sie mich gleich angerufen haben. Um welche Teile geht es denn? Um die Dichtungen vom Typ AB40. Da hatten wir ja gesagt, 46 Stück. Und zwar in Größe 9. Moment, ich habe jetzt Ihre Bestellung auf dem Bildschirm. 46 Stück, AB40, Größe 9. Sie haben völlig recht, Herr Bergström, so steht es hier auch. Und was haben Sie bekommen? 36 Stück in Größe 8. Der Typ war zwar okay, aber das war das Einzige. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß im Moment leider auch nicht, wie das passieren konnte. Ohne die richtigen Teile kommen wir in ziemliche Schwierigkeiten. Sie können sich ja vorstellen, wenn es zu Verzögerungen bei der Produktion kommt, kriegen wir Ärger mit den Kunden. Natürlich, das verstehe ich. Ich meine, gerade von uns können Sie erwarten, das heißt, müssen Sie erwarten können, dass alles klappt. Der Fehler liegt bei uns, Herr Bergström, ganz klar. Und ich möchte mich persönlich bei Ihnen entschuldigen. Schon gut. Können wir denn so schnell wie möglich die richtigen Teile bekommen? Auf jeden Fall, Herr Bergström. Ich werde mich sofort darum kümmern. Die Lieferung geht heute noch an Sie raus. Ich schicke alles per Express, dann haben Sie die Ware schon morgen. Gut, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Wiederhören, Herr Bergström.